ربي هب لي ربي هب لي حكما حكما وألحقني وألحقني وألحقني بالصالحين بالصالحين ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني وألحقني وألحقني وألحقني وألحقني بالصالحين بالصالحين بالصالحين بالصالحين وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين حكما يوني حكما حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين واجعل لي واجعل لي لسانا لسانا لسانا لسانا صدق صدق في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين واجعل لي لسانا واجعل لي لسانا واجعل لي لسانا واجعل لي لسانا صدق في الآخرين صدق في الآخرين صدق في الآخرين واجعلني واجعلني واجعلني واجعلني من ورثتي من ورثتي من ورثتي من ورثتي جنة النعيم جنة النعيم جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني ولا تخزني تخزني تخزني يوم يبعثون يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون پھر سے شروع سے دعا پڑھیں بسم الله الرحمن الرحيم دعاء سورة الشعراء Vers 83 bis 85 und Vers 87. Die Dua von Ibrahim alaihi salam, der in allen Dingen natürlich für uns Vorbild ist, genauso auch in dieser Dua, eine sehr, sehr schöne Dua. Mein Herr, schenke mir Urteilskraft und nimm mich unter die Rechtschaffenen auf. Und verleih mir einen Ruf an Wahrhaftigkeit unter den späteren Geschlechtern und mache mich zu einem der Erben des Gartens der Wonne und stürze mich nicht in Schande am Tag, da sie auferweckt werden. Ihr seht schon, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Eine wunderschöne Dua. Wenn Allah uns das alles gibt, dann brauchen wir nicht viel mehr. Und oft ist ja auch unser Problem, das ist ein sehr menschliches Problem und sehr weit verbreitetes Problem, eine Schwäche, dass wir uns nicht entscheiden können. Dass wir, wenn wir uns auch mal entscheiden, nicht gefestigt genug sind in unseren Entschlüssen oder Entscheidungen. Wenn wir Allah um Hukman bitten, dann ist das auch die Weisheit und auch die Kraft zum Entscheiden, die Entschlusskraft, dass wann ist was zu tun. Und das ist eine sehr, sehr große Gabe. Über Dawud a.s. sagt Allah, dass wir gaben ihm die Entschlusskraft und das Wort bedeutet auch Weisheit, also Weisheit und Entschlusskraft und auch die entscheidende Rede. Also solche Rede zu führen, dass sie klar und voller Entschiedenheit ist, dass sie keine Doppeldeutigkeiten mehr oder Zweifelhaftigkeiten mehr zulässt, sondern eine feste, gefestigte und entschiedene Rede ist. Wir sind oft leider zwischen dem einen und zwischen dem anderen. Mal neigen wir uns dem hin und mal neigen wir uns dahin und sind oft verwirrt. Und deswegen verschwenden wir unglaublich viel Zeit. Wir springen oft von einer Tätigkeit zur nächsten, ein Leben lang manchmal sogar, und entwickeln dann leider in keiner Tätigkeit eine wirkliche Fertigkeit, bis hin, dass man etwas meistern kann. Das entwickeln wir leider dann oft nicht, weil wir vielleicht auch zu ungeduldig sind und sofort einen Nutzen sehen möchten. Wenn wir etwas machen, sollen wir dann direkt auch die Früchte davon ernten wollen. Das geht aber meistens nun mal nicht, das ist nicht die Natur dieser Welt. Der Nutzen stellt sich meistens sehr viel später erst ein. Deswegen gilt auch, wenn man dann nach guter Überlegung etwas entschieden hat, soll man das dann auch nicht mehr bereuen und auch dranbleiben. Ja, das ist natürlich eine sehr allgemeine Aussage. Im Einzelfall muss natürlich immer nochmal neu entschieden werden. Der allgemeine Fall ist aber so, dass der Gläubige sollte nach dem Vorbild der Propheten eine feste Entschlusskraft haben, wissen, was gut und richtig ist und was falsch und nutzlos ist. Und dann, wenn er einen guten Entschluss nach Überlegung geschlossen hat, das dann auch nicht mehr bereuen, in dem Sinne, dass er ständig hin und her wankt. So ein Mensch ist ja auch nicht besonders verlässlich, wenn man genau weiß, der hat heute so entschieden, aber morgen kann das wieder ganz anders sein. Das bringt keine Stabilität. Inshallah wird es euch leicht fallen, diese Dua zu lernen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.